So, eigentlich müsst ihr jetzt bald mal anrufen. In der Zeit werde ich einfach meine rauchen. Aber rauchen darf man erst ab 16. Ja, und rauchen ist sehr ungesund. Denn Rauchen kann tödlich sein und Raucher sterben früher. So, ich habe hier noch gleich zwei Sprüche für euch. Wartet. Okay, mal gucken. Hallo? Hallo? Ja? Wer ist denn da? Holmes? Holmes, bist du? Ja, wer bist du denn? Ja, ich bin der Peter. Peter? Ja, Peter. Ich heiß auch in Wirklichkeit Peter. Peter. Ehrlich? Ja. Ja, weißt du, ich höre dir gerade beim Radio zu. Ja. Und, naja, also... Bist du der hier, der Habak? Bitte was? Der Habak, der von mir, der mich verliebt hat? Ja, der bin ich. Und warum erzählst du so einen Scheiß? Ja, weil es so ist, Mann. Ich höre dir gerade beim Radio zu, so ein bisschen. Hab ich eingeschaltet und so und... Und du hast dich in mich verliebt? Ja, schon irgendwie. Ich weiß nicht, deine Stimme und so. Ich weiß es auch nicht. Das ist schon... Und du bist hundertprozentig homo, oder was? Ja, ich bin schwul. Ja? Und du stehst auch dazu, oder was? Ja, natürlich. Dass das nichts Schlimmes, oder findest du, dass das schlimm ist? Nö, ich find's nicht schlimm. Für jemanden, den... Also ich weiß nicht, wie das für mich wäre, wenn ich schwul wäre und mit meinen Freunden, weiß nicht, ob ich mit ihnen Hand in Hand, also jetzt könnte ich das nicht. Verstehst du? Also ich denke, dass das, ich weiß nicht, so manche Leute, die sagen, dass das so voll schlimm ist, aber es... Nee, also nein, also es ist ja eigentlich schon echt mal was Normales, schon fast wie Kiffen und so, ne? Ja, natürlich. Weißt du, Kiffen haben die ja auch Alter, warum, warte mal kurz. Ja. Kiffen haben sie ja auch verabschiedet und so, ne? Ja. Ja, und ich meine, Alter, immer wenn ich meine Hand da wegnehme von dem Hetzer, dann rauscht das. So, okay, Kiff haben sie auch mal verabschiedet und schwul sein ist ja nicht so, ne? Nee, ich weiß nicht, hast du schon mal so persönlich homosexuelle Erfahrungen mit dem gleichen Geschlecht gemacht? Nee, noch nie. Noch nie? Und ich bin auch irgendwie glücklich darüber. Aber jetzt mal eine Frage. Ja. Guck mal, wenn ich jetzt mit dir durch die Straßen laufe, stehst du da drauf, wenn ich dein Freund wäre, mit dir Hand in Hand rumzurennen? Ja, natürlich, das mache ich. Also ich hatte bis vor kurzem, also bis vor 2 Wochen, war ich noch in festen Händen. Ja. Und, und da habe ich das auch immer so gemacht. Also das ist ja eigentlich üblich bei schwulen Paaren. Manche sagen halt, nee, das möchte ich nicht. Ja, einige Schwule sagen doch echt wirklich so, dass sie nicht Hand in Hand ohne sich küssen und so in der Öffentlichkeit, ne? Manche finden das halt nicht so toll. Aber du bist da ganz offen und willst das auch und so, ne? Was? Ja. Und wie ist das denn so in der Beziehung? Wenn ich jetzt zum Beispiel mit dir zusammen war, wer wäre denn da dein Mann? Wie wäre der Mann? Ja, also wer würde denn die Mannrolle spielen? Oder ist es da... Oder ist es da so, dass man... Ja, also das kommt halt darauf an. Ich weiß ja nicht, ob du sehr dominant... Ach, bei mir geht das eigentlich so. Also willst du das... Also aber ich möchte schon, dass du später, wenn ich jetzt mit dir zusammen wäre, und ich bin ja Moslem, ne, dass du Kopftuch trägst, wenn ich dich heirate. Nein, aber das müssen doch nur die Frauen bei euch. Hä? Ja, aber ich muss ja der Mann von meiner Familie sein. Nein. Wieso nicht? Wenn wir nach Pakistan fliegen und eh wieder heiraten? Ja. Ja. Dann soll ich den Kopftuch tragen von meiner Familie? Hä? Hä? Und dann soll ich den Kopftuch tragen von meiner Familie? Ja, natürlich. Ja, du, bestimmt. Bitte was? Ja, bestimmt. Nee, aber willst du dich denn gerne mal mit mir treffen oder so? Hast du Bock darauf? Nee, ich bin zurzeit auch in festen Händen, das geht absolut nicht. Aber mit Mädchen, ne? Ja, mit Mädchen. Ach so. Und wer darf denn immer oben liegen? Wie? Wer darf oben liegen? Ja, du dürftest zum Beispiel oben liegen. Ich dürfte oben. Ja, wie viel wiegst du denn? Ja, deswegen frage ich ja. Nee, aber... Ja, ich wiege ein bisschen mehr als andere Menschen. Ja, und das heißt in Zahlen ausgedrückt... Hä? Das heißt so... Ja, das heißt ganz schön schwer. Ganz schön schwer. Ja, aber ich meine, aber das geht mir jetzt nicht darum. Ich meine, wer kniet sich denn hin und wer bückt sich? Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, das wird Sinn machen, weil wenn du halt so ein bisschen schwerer bist, dann würde dir vielleicht ein bisschen körperliche Betätigung ganz gut tun. Ja, das tut mir gut. Ja, das tut mir gut. Keine Sorge, die habe ich ja. Also da ist es ja kein Problem, sich zu bewegen. Mhm. Verstehst du? Indien liegt ja gleich neben unserem Land. Ja. Und da ist Kamasutra auf jeden Fall am Start. Auf jeden Fall. Okay? Ja, okay. Aber war schön, mal mit dir zu telefonieren. Also ich... Danke. Wie alt bist du denn? Was? Wie alt bist du? 17. 17? Ja. Und seit wann bist du andersrum? Ja, seit dem 12. Lebensjahr habe ich so entdeckt, dass ich doch die Männer wohl halt so, ja, ein bisschen... Schon mit 12? Was? Schon mit 12? Ja, schon mit 12. Aber ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, okay? Ja. Pass mal auf. Ja. Hast du nicht manchmal echt Bock so auf so eine warme, feuchte Dose? Nein. Echt nicht? Ich finde, dass das... Aber die haben doch auch ein... Warum? Aber was ist denn der Unterschied da? Ich meine, die haben sogar zwei... Ja, das ist jetzt irgendwie scheiße zum Schreiben und so... Aber zum Beispiel mich turnt der männliche After viel mehr an als vielleicht wie eine Vagina oder so. Aber warum denn? Und auf Titten stehst du überhaupt nicht? Nee, überhaupt nicht. Aber ich habe mich schon mal so überlegt, also so, da so viele Leute so von Frauen erzählen, vielleicht, dass ich mich mal umoperieren lasse oder so, wollte ich mal so machen. Also. Wolltest du echt machen? Nein, also, weil ich hatte noch nicht Arabella geguckt, kennst du, ne? Ja. Eine Sendung aber bei ProSieben Talkshow. Und da war so einer, also, das war ein Mann halt, und der hat sich so Implantate einsetzen lassen. Das fand ich irgendwie auch voll gut so. Echt? Und, ja, das war ganz gut. Oh Gott. Ja. Also ich weiß ja nicht, aber ich meine, magst du es lieber, wenn dir jemand was reinballert oder magst du es lieber, wenn du jemanden... Ja, wenn ich schon darf, dann ist es besser, würde ich sagen. Also ich finde es ganz gut so. Ja? Aber dann kannst du dir auch genauso gut eine Frau suchen, oder nicht? Was? Dann kannst du dir doch genauso gut eine Frau suchen. Boah, die sind aber nicht so eng, weißt du? Ja, natürlich. Doch. Ja, wie so eine Frau... Du kannst dir ja eine Jungfrau suchen, von beiden Seiten Jungfrau. Ja, das erkennt man ja nicht. Ja, gut, okay. Musst du ja wissen, ne? Ja, auf jeden Fall fand ich es mal schön, mit dir telefoniert zu haben. Ja, fand ich auch schön, mit dir zu telefonieren. Ja, ich bin ziemlich aufgeregt gerade so, also ehrlich. Ja, kein Problem. Ja. Okay. Kommst, mach's gut, okay? Okay, mach's gut, Peter. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Ach, ich finde das doch süß. Ist das nicht süß?